Ohrensausen, das Audiomagazin von Wissen.de. Heute am Mikrofon Michael Fischer. Politik im Sommerurlaub. Von wegen Sommerloch. Die Politiker selbst bringen immer freiwillig genügend Schreibstoff aus ihrem Urlaub mit. Sei es, weil sie schnell wieder zurückkommen, sei es, weil sie einfach Mist bauen. Wenn sie ihre Ferien unterbrechen und gleich wieder in den Alltag einsteigen, muss man sich Sorgen machen, weil erschöpfte Politiker mehr Fehler machen als ausgeruhte. Wenn sie negativ für Schlagzeilen sorgen, sorgen wir uns um deren Kompetenz. Kommen Sie mit in die Urlaubszeiten der Politiker. Politik im Sommerurlaub. Anekdoten, Skandale, Fauxpas. Ein Beitrag von Dorothea Schmidt. Der Politiker, der offenbar am liebsten Schlagzeilen macht, ob freiwillig oder nicht, ist Silvio Berlusconi. Von den Italienern gefürchtet und gehasst und doch immer wieder gewählt. Gestatten? Ein kleiner Italiener mit Glatze, ja, das bin ich. Ihr dachtet, ich hab fertig, doch das hab ich noch lange nicht. Ich hab zwar keinen Plan, doch ein schönes Gesicht. Politik ist Entertainment, alles andere juckt mich nicht. Und mein kleiner Italiener ist geliftet, so wie ich. Berlusconi ist natürlich die Unschuld in Person. Das haben wir im Sommer 2008 gelesen und gehört, nachdem Bilder von seinem Anwesen der Villa Certosa auf Sardinien veröffentlicht worden waren. Wilde Partys mit jungen hübschen Frauen im Tanga und oben ohne. Das ist Berlusconis Sommerpolitik. Hand aufs Herz, Berlusconi war unschuldig, wie er mehrmals betonte. Natürlich. Nur die Grenze zwischen Privatimperium und Rolle als Staatsmann waren plötzlich sehr durchlässig. Die Fotos waren ein Skandal, der monatelang die Presse beherrschte. Vor allem, weil er in die Zeit des Rosenkriegs zwischen ihm und seiner Frau Veronica Lario fiel. Sie hatte Berlusconi bezichtigt, mit mindestens einer Minderjährigen ein Verhältnis gehabt zu haben. Bescheidenheit und Anstand braucht in Italia keine Sau. Der Staatschef hatte noch mehr auf Lager. Er kann wunderbar zu unpassendsten Momenten die unsensibelsten Sprüche ablassen. Nach dem Erdbeben in der Region L'Aquila mussten die obdachlos gewordenen irgendwo untergebracht werden. Berlusconi verglich dies mit einem Campingurlaub und riet den Betroffenen, doch einfach an den Strand zu fahren. Angeblich hatte er die Stimmung ein wenig aufhellen wollen. Das Konzept heißt Wischiwaschi, ich grinse alle fröhlich an. Mein Gesicht ist so geliftet, dass ich gar nicht anders kann. Nächster politischer Urlaubsheld ist George W. Bush. Er ist und bleibt in der Politik wie privat ein Rätsel. Immer frisch und das nach zwei Kriegen und einer Weltwirtschaftskrise. Wenn's nötig war, wusste er geschickt auszuweichen. Als am 11. Mai 2005 ein Sportflugzeug Richtung Kapitol flog und Dick Cheney und Laura Bush in den Bunker fliehen mussten, stellte sich heraus, dass Bush gerade vergnüglich auf Maryland radelte. Apropos, Bush hat das obsessive Verlangen nach körperlicher Anstrengung. Wenn er nicht radelt, trägt er das Rad auf seinem Arm und trainiert so seine Muckis. Ebenfalls 2005 frönte Bush auf seiner Texas Ranch wochenlang den Müßiggang und ließ die Flut in New Orleans Flut und Politik Politik sein. Als die Räumungsarbeiten auf Hochtouren liefen, kam er dann doch noch einmal zurück ins Weiße Haus. Sein Statement war: Ich bin Texaner. Ich liebe diesen Ort und gehe so oft dahin, wie ich kann. Hier kann ich entspannen. Der Job folgt einem doch ohnehin überall hin. Du bist immer Präsident. Wie wahr. Er war immer noch Präsident, als er harsche Worte gegen Russland richtete, Moskau mit Isolation drohte, die Waffen sprechen ließ und sich selbst wieder auf seine Ranch zurückzog. Wo Bush ist, da ist Sarkozy nicht weit. Er hat ja ein Faible für Amerika. Und so führte ihn der erste Urlaub nach seiner Wahl 2007 in die Staaten. Und zwar auf eine Villa mit Seeblick. Ganz in der Nähe der Bush'schen Sommerresidenz, versteht sich. Die wöchentliche Miete betrug stolze 22.000 Euro. Wer das wohl gezahlt oder mitfinanziert hat? Dieselbe Frage stellten sich Medien und der sozialistische Abgeordnete René Dosier, als Sarkozy mit seinem Yachturlaub in die Schlagzeilen geriet. Die Yacht gehörte dem französischen Milliardär Vincent Bolloré. Bushs Nachfolger, US-Präsident Barack Obama, kehrt in den Ferien gern an seinen Geburtsort Hawaii zurück. Zum Eisessen und Golfspielen. In diesem Jahr muss Obama aus politischen Gründen auf Urlaub verzichten und in der Politik bleiben. Amerikas First Lady Michelle Obama fährt nur mit ihrer jüngsten Tochter an die Costa del Sol in Südspanien. Barack Obama steht allein da, auch politisch gesehen. Yes, we can. Yes, we can. It was sung. It was sung by immigrants. As they struck out from the distant shore, pioneers who pushed westward against unforgiving wilderness. Yes, we can. Yes, we can. It was the call of workers organized. Kommen wir zu einem besonderen Freund der USA, Russland. Regierungschef Putin ist unter den Politikern wohl der mit den meisten Interessen. Und er schafft es auch, sich wirklich Zeit für den Urlaub zu nehmen. Der Russe ist Naturbursche. Action und Abwechslung lautet seine Devise. Schwimmen wie ein Schmetterling, auf Bäume klettern wie ein Affe, durch die Tundra wandern, Bootstouren machen, angeln, Lagerfeuerstunden genießen, Holz hacken und reiten. Und das alles nach getaner Arbeit. Ich bin Präsident, mit zwei Drittel Mehrheit, Verfassung umgestellt, bitte, wie sie mir gefällt. Wenn Putin reitet, dann gern mit nacktem Oberkörper und mit cooler Sonnenbrille. Ein echter Macho-Reiter. Er bemüht sich auch aus dem Urlaub stets um ein männliches Image. Und übrigens, ganz abschalten kann auch Putin nicht. Er telefoniert täglich mit Präsident Dmitri Medvedev, der ihn über den Stand der Dinge in Moskau informiert. Ja, ehrlich, er freut sich dann auch wieder aufs Zuhause, den Alltag, Politik. Ich hab ein Haus, da zieh ich nie mehr aus. Und jeder, der mich stört, den schmeiß ich dann zum Fenster raus. Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd. Und wer mich nicht mehr mag, hat morgen dann kein Gas im Herd. Putins Kollege Medvedev macht übrigens auch nur Urlaub auf Abruf. Neulich erst brach er seine Ferien wegen der nicht mehr kontrollierbaren, katastrophalen Waldbrände ab und nahm an einer Sondersitzung des Sicherheitsrates teil. Und wenn er Urlaub macht, dann gern auf dem Boot. Ihr habt ein Knall! Und was machen unsere deutschen Politiker? Wandern, radeln, baden. Am liebsten in den Bergen Norditaliens, aber auch nach Österreich. Laut Urlaubsknigge für Politiker auf keinen Fall weit von der Heimat weg. Erlaubt sind Bayern, Allgäu, Europa. Fernziele lassen allzu sehr auf Extravaganz schließen. Renate Künast meinte Lachs über den Urlaub: Wenn was politisch Wichtiges ist, ist er halt früher zu Ende. Arbeitsministerin Ursula von der Leyen möchte trotzdem möglichst viel wandern und lesen. Vor allem aber schlafen, schlafen und schlafen. Ob sie ihre Ruhe findet, mal sehen. Denn Fotografen lechzen nach Kanzlern und Ministern in Badehose und Freizeitdress. Erinnern Sie sich noch an Scharping? Der SPD-Minister hatte 2001 mit seiner neuen Lebensgefährtin, der Gräfin Pilati Borgreve, posiert, Wein getrunken, sie geküsst, mit ihr im Pool geplanscht. Alles ganz freiwillig vor der Kamera. Der Star-Autor der Bunte, Paul Sahner, durfte alles sehen, mitschreiben und ein Fotograf knipste fleißig. Man wundert sich, ob so viel Extrovertiertheit. Natürlich telefonierte Scharping täglich mit Kanzler Schröder und Joschka Fischer wegen des albanischen Aufstands in Mazedonien. Die Bilder seines Urlaubs erschienen ausgerechnet zu einer Zeit, als Soldaten der Bundeswehr zu ihrem ersten Nachkriegseinsatz nach Kosovo ausrückten. Das Ende vom Lied, nach den Anschlägen vom 11. September, war Scharping der Bin Baden, eine Anspielung auf Bin Laden. Scharping musste ein Jahr später zurücktreten. Instinktlosigkeit war der zentrale Vorwurf. In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, war ein Bin Laden sehr bekannt, den suchten alle weit und breit. Ein paar aktuelle Urlauber im Durchlauf. Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg hatte in Südafrika Osterferien machen wollen, brach ihn aber Anfang April ab, weil mehrere Bundeswehrsoldaten in Afghanistan getötet worden waren. Sein Statement dazu? Die momentane Lage an politischen Hausaufgaben, die wir zu bewältigen haben, lässt nicht zu viel Ferien zu. Er hoffe auf etwas Zeit Anfang August. Ob es klappt, ist nochmal eine andere Frage. Bundespräsident Wulff war auf Mallorca und hat gleich für einen kleinen Skandal gesorgt, weil er in der Villa des Glamour-Paares Maschmeyer und Ferres residiert hat. Das lässt auf die Welt schließen, in der er sich gern bewegt und in die ihn Maschmeyer, Merkel und die Bundesversammlung ins Schloss Bellevue gehoben haben. Immerhin hat er laut Bundespräsidialamt den Urlaub selbst bezahlt. 2009 hatte damalige Ministerpräsident bei einem Flug nach Miami, USA, eingestanden, zu Unrecht ein kostenloses Upgrade in eine höhere Reiseklasse in Anspruch genommen zu haben. Und zum Schluss unsere Kanzlerin. Sie verrät nicht, wo sie Ferien macht. Klar ist, dass sie zu den Wagner-Festspielen nach Bayreuth gefahren ist und die letzten Urlaube sie nach Südtirol geführt haben. Wo auch immer sie sich aufhält. Guten Urlaub, Frau Merkel. Auch sie wandert gern, liest gern, kämpft gern. Aber sie bundeskanzlert auch gern. Und naja. Hallo liebe Angela, bist Kanzlerin und das 4 Jahre. Was hast du angepackt? Gesundheitsfonds verkackt, für Bildung nichts getan und die Krise geht weiter. Die AKWs sind nicht ganz dicht. Juckt dich das? Natürlich nicht. Du siehst alles aus, glotzt blöd zum Fenster raus und wenn die Hütte brennt, haust du ab ins Ausland. Oh Angie, ja du singst und du lässt gern tief blicken. Lass mal stecken, oh nee, oh Angie, und du wirst immer mehr zu dem Dicken. Diesen Podcast können Sie auch im Internet noch einmal nachlesen unter wissen.de/Politik im Sommerurlaub. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.